1. Als die drei Männer bemerkten, dass Hyob ob sich selbst vergerecht hielt, stellten sie ihr Versuch ein, im Weiter zu antworten. 2. Daraufhin wurde Elihu, der Sohn Barakels ausdem Geschlecht Ram, sezornig auf Hyob, weil dieser sein eigen Gerechtigkeit über die Gott stellte. 3. Sein Zorn richtet sich jedoch auch gegen die drei Freund, die kein Stichhaltigen antworten gefunden hatten, Hyob's Unrecht eindeutig zu beweisen. For Elihu hat mit seinem Beitrag gewartet, solange mit Hyob sprechen, die anderen Männer wesentlich alter wären als selbst. 5. Als jedoch erkannte, dass die drei Männer kein weiteren Argumente mehr vorzubringen wussten, entflammt sein Zorn endgültig. 6. Elihu begann sein Red mit dem Hinweis, dass zwar jungen Jaren sei, warend sie bereits grey seien, weshalber ausq und respekt gesoget habe, sein Erkenntnis mit zu teilen. 7. Hat jo sprunglich angenommen, dass das alter für sich sprechen sollte und ein gross Anzahl an Lebensjaren automatisch Weisheit lehren word. 8. Doch letztlich ist es der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der den Menschen war Einsicht und Verstandnis verleiht. 9. Es sind nicht zwangslaufig die Betagten, die am weisesten sind, noch verstehen die altesten immer, was in einer Situation das moralisch richtig ist. 10. Aus diesem Grund vor der ICH juk nun auf, mir zuzuhören, damit auch ICH mein Sichtweise und mein Wissen darlegen kann. 11. ICH habe geduldig gewartet, warend spracht, und ihren klugen Ausführungen gelauscht, in der Erwartung, dass die passenden Wort finden würdet. 12. Obwohl ICH juk aufmerksam zugehört habe, muss ICH feststellen, dass keiner von juk Hyob wirklich überfört oder sein Argumente wirksam widerlegt hat. 13. Behauptet also nicht, hattet die Weisheit bereits gefunden und ne Gott konnen besiegen, warend ein Mensch dazu nicht in der Lage sei. 14. Da Hyob sein Wort bisher nicht gegen mich gerichtet hat, wird ICH im Auch nicht mit ihren unzureichenden Argumenten antworten. 15. Die Freund sind nun bestürzt und schweigen, da ihnen offensichtlich die Wort ausgegangen sind, das Gespräch fortzuführen. 16. Sollte ICH etwa lange warten, ne weil sie nicht mehr reden und untätig dastehen, wann ein weitere Antwort zu geben? 17. ICH word nun ebenfalls meinen Teil beitragen und defendlich kundtun, was ICH über dies Angelegenheit weiß. 18. ICH fühle mich innerlich so wollerwert, dass der Geist in meinem Inneren mich formlich dazu drängt, endlich zu sprechen. 19. Mein Inneres fühlt sich und wie wein, der in einem verschlossenen Gefäßgart und wie neu Schlauch Kurz Daver ist, unter dem Druck zu platzen. 20. ICH muss reden mir Erleichterung zu verschaffen, die Schalb word ICH mein Lippen offnen und ein entsprechenden Gegnung formulieren. 21. Debi word ICH vernehmen den Party ergreifen und es strikt vermeiden, igen deinem Menschen dirt Schmeicheleien zu gefallen. 22. Da ICH die Kunst der Schmeichelei nicht beherrsch, lief ICH sonst geffer, das mein Skopfer mich in kürzester Zeit hinwegnehmen word.